Erst nachdem sie die Lade Gottes hineingebracht hatten, stellten sie diese in das Zelt, das David gebaut hatte, und opferten Gott verschiedene Brandopfer. Zweiter, als David mit den Opfern fertig war, segnete er das gesamte Volk im Namen des Herrn. Dritter, danach verteilte er an alle israelitischen Männer und Frauen Brot, Fleisch und Traubenkuchen, damit jeder etwas zu essen hatte. Vierter, er bestimmte einige Leviten dazu, vor der Lade des Herrn zu dienen, damit sie den Gott Israels loben und ihm danken sollten. Fünfter, Asaf war der Leiter dieser Gruppe, während andere Musiker ihn mit verschiedenen Instrumenten wie Harfen und Zithern begleiteten. Sechster, die Priester Benaja und Jahasiel hatten die Aufgabe, regelmäßig die Trompeten vor der Bundeslade Gottes zu blasen. Siebter, an diesem besonderen Tag gab David dem Asaf und seinen Brüdern zum ersten Mal den Auftrag, ein Danklied für den Herrn zu singen. Achter, dankt dem Herrn und ruft seinen Namen an, damit alle Völker erfahren, welche großen Taten er vollbracht hat. Neunter, singt Lieder für ihn und erzählt überall von den wunderbaren Dingen, die er getan hat. Zehnter, seid stolz auf seinen heiligen Namen, denn alle Menschen, die den Herrn suchen, sollen sich von Herzen freuen. Elfter, fragt nach dem Herrn und seiner Macht, während ihr ständig versucht, in seiner Nähe zu sein. Zwölfter, erinnert euch an die Wunder, die er getan hat, sowie an seine Zeichen und die Urteile, die er gesprochen hat. Dreizehnter, ihr seid die Nachkommen Israels, seine Diener und die Kinder Jakobs, die er für sich ausgewählt hat. Vierzehnter, er ist der Herr, unser Gott, dessen gerechte Urteile auf der ganzen Erde gültig sind. 15. Denkt ewig an seinen Bund und an das Versprechen, das er für 1000 Generationen gegeben hat. 16. Es ist der Bund, den er mit Abraham geschlossen hat, und der Eid, den er Isaak gab. 17. Er bestätigte diesen Vertrag für Jakob als ein Gesetz, das für Israel ewig gültig bleiben soll. 18. Er sagte, ich werde dir das Land Kanaan geben, damit es für immer euer Eigentum ist. 19. Damals wart ihr nur eine kleine Gruppe von Menschen, die als Fremde in diesem Land lebten. 20. Sie zogen von einem Volk zum anderen und wanderten von einem Königreich zu einer fremden Nation. 21. Gott erlaubte niemandem, sie zu unterdrücken, und er bestrafte sogar Könige, um sein Volk zu schützen. 22. Er warnte sie, rührt meine erwählten Diener nicht an und fügt meinen Propheten keinen Schaden zu. 23. Singt dem Herrn, alle Bewohner der Erde, und verkündet jeden Tag die Nachricht von seiner Rettung. 24. Erzählt den anderen Nationen von seiner Herrlichkeit und berichtet allen Völkern von seinen Wundern. 25. Denn der Herr ist groß und verdient höchstes Lob, weil er mächtiger ist als alle anderen Götter. 26. Die Götter der anderen Völker sind nur lieblose Götzen, aber der Herr hat den Himmel erschaffen. 27. Vor ihm herrschen Majestät und Glanz, während an seinem Wohnort Kraft und Freude zu finden sind. 28. Erkennt die Ehre des Herrn an, ihr Familien der Völker, und gibt ihm die Herrlichkeit und Macht, die ihm zustehen. 29. Bringt dem Herrn die Ehre, die seinem Namen gebührt, und kommt mit euren Gaben vor sein Angesicht. 30. Die ganze Erde soll vor ihm zittern, denn er hat die Welt so fest gegründet, dass sie nicht wackelt. 31. Der Himmel soll sich freuen und die Erde soll jubeln, damit man unter den Völkern sagt, der Herr ist König. 32. Das Meer und alles, was darin lebt, soll brausen, und auch die Felder mit allem, was darauf wächst, sollen fröhlich sein. 33. Dann werden alle Bäume im Wald vor Freude singen, weil der Herr kommt, um die Erde gerecht zu richten. 34. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Liebe hört niemals auf. 35. Bittet ihn, hilf uns, Gott unserer Rettung, und bring uns aus den fremden Völkern zusammen, damit wir deinem Namen danken. 36. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, für alle Ewigkeit, worauf das ganze Volk Amen sagte und Gott lobte. 37. David ließ Asaf und seine Brüder vor der Bundeslade zurück, damit sie dort täglich ihren Dienst verrichteten. 38. Er teilte auch Obed-Edom und seine 68 Verwandten sowie Hosa als Wächter für die Tore ein. 39. Den Priester Zadok und die anderen Priester ließ er beim Zelt des Herrn auf dem Hügel in Gibeon. 40. Dort sollten sie jeden Morgen und Abend Brandopfer darbringen, um alle Gesetze zu erfüllen, die der Herr Israel gegeben hatte. 41. Heman und Jeduthun waren ebenfalls dort, um dem Herrn für seine ewige Gnade zu danken, wie es David befohlen hatte. 42. Sie hatten Trompeten, Zimbeln und andere Instrumente für die heiligen Lieder, während die Söhne Jeduthuns die Tore bewachten. 43. Danach gingen alle Menschen nach Hause, und auch David kehrte zurück, um seine eigene Familie zu begrüßen.